È un piacere di presentare la dottoressa Anne Conrad. Anne Conrad è ricercatrice e assistente all'Università di Amburgo e ha pubblicato un libro sulle orsoline e diverse altre cose e adesso sta preparando un studio sulla pietà femminile nel Settecento. La prego di cominciare. Ja. Als Einstieg ein kleiner Schritt zurück. 1525, 20 Jahre vor Trient, wurde Caritas Pirckheimer, die Äbtissin des Klarissenklosters in Nürnberg, mit der Reformation und der Auflösung ihres Klosters durch den Rat konfrontiert. Sie versuchte, sich mit allen Mitteln zu widersetzen. Humanistisch gebildet und für innerkirchliche Reformmaßnahmen durchaus offen, berief sie sich dabei, ähnlich argumentierend wie die Reformatoren, auf das Evangelium, betonte ihr Recht auf Gewissensfreiheit und weigerte sich, den Anordnungen des Nürnberger Rats zu folgen. Allein, so betonte sie, den Vorschriften eines Konzils wolle sie sich beugen. Caritas Pirckheimer war in ihrer Zeit eine moderne Frau. Durch ihre persönlichen Kontakte zu Humanisten und Reformatoren nah am Puls der Zeit, politisch und gesellschaftlich interessiert und nicht zuletzt auf eine moderne Religiosität bedacht, die auf der Heiligen Schrift gründete, christozentrisch war und die Gewissensfreiheit achtete. Sie war eine selbstbewusste Frau, die davon überzeugt war, dass Frauen in der Kirche eine wichtige Rolle spielten und die in dem Klostersturm der Reformatoren eine Beschneidung der Lebensformen und Möglichkeiten von Frauen sah. Die Eröffnung des Konzils erlebte sie nicht mehr. Ob sie mit Verlauf und Ergebnis des Tridentinums zufrieden gewesen wäre, mag dahingestellt bleiben, ist eine müßige Frage. Festzuhalten ist, dass sie als Frau in einer kirchlichen Frauenrolle mit dem Ruf nach einem Konzil bestimmte Erwartungen verband. Das Verhältnis von Trient und der Moderne ist, wie inzwischen mehrfach festgestellt, absolut und relativ so eindeutig nicht. Die Frage, ob und wie sich modernisierende Tendenzen auf das Geschlechterverhältnis ausgewirkt haben, ist dabei besonders interessant. Das vermeintlich oder tatsächlich reaktionäre oder auch konservative, das der katholischen Kirche anhaftet, scheint sich bei der Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche noch zu potenzieren. Dies hatte und hat auch Auswirkungen auf den Forschungsstand. Während der Einfluss der Reformation auf Frauenbild, Geschlechterverhältnis und Selbstverständnis von Frauen inzwischen vielfach konstatiert und erforscht worden ist, herrschte im Hinblick auf den Katholizismus lange Zeit der Eindruck vor, entsprechende Untersuchungen seien wenig ergiebig, da dort eh alles beim Alten geblieben sei. Auch oder gerade nach Trient und trotz katholischer Reform blieben katholische Frauen weiterhin vom Priestertum ausgeschlossen, die Polarisierung von männlichen Klerikern einerseits und Laien andererseits wurde noch stärker akzentuiert und sexuelle Enthaltsamkeit wurde theologisch nach wie vor höher bewertet als Ehe und Familie. Wo soll da eine Modernisierung stattgefunden haben? Dass eine solche Sicht der Dinge zu schlicht ist, lässt sich denken. Die Sachlage ist komplizierter. Wie kompliziert, ist bereits im Titel meines Vortrages angedeutet, der die Frage, Modernisierung oder nicht, bewusst offen lässt. Es wird im Folgenden denn auch wieder einmal mehr von Paradoxien und Ambivalenzen als von Eindeutigkeiten die Rede sein. Auffallend ist zunächst, einerseits enthalten jene Dekrete des Tridentinums, die sich ausdrücklich mit Frauen befassen und ihre Rolle in der Kirche ansprechen, also vor allem das Ehedekret und das Ordensdekret, restriktive Vorschriften, die weit hinter den faktischen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft der frühen Neuzeit zurückbleiben, also eher, wenn man den Begriff nehmen will, modernisierungshemmend wirkten. Eine relative Modernisierung, von der auch Frauen profitieren konnten, erscheint mir am ehesten noch mit dem Ehedekret intendiert. Andererseits wurden jene Impulse, die gesamtkirchlich, also sozusagen geschlechtsunspezifisch, von Trient ausgingen, auch und gerade von Frauen aufgegriffen, dienten ihnen zur Legitimierung ihres aktiven Engagements im Konfessionalisierungsprozess und trugen damit, ohne dass dies beabsichtigt gewesen wäre, durchaus zu einer Modernisierung der kirchlichen Frauenrollen im absoluten Sinn also bei. Wichtiger und langfristig einflussreicher als die unmittelbaren Stellungnahmen Trients zur Rolle von Frauen in der Kirche wurde also die indirekte Wirkung, die Trient oder der Mythos Trient vielleicht nur, als Ausdruck und Motor der katholischen Reform auch auf Frauen ebenso wie auf Männer ausübte. Zunächst ist aber auch hier zu klären, worin das Moderne, wenn von der Modernisierung kirchlicher Frauenrollen die Rede ist, bestehen kann, worin es zum Ausdruck kommt. Zwei Aspekte erscheinen mir dabei besonders wichtig. Zum einen das, was mit Individualisierung umschrieben wird. Der Durchbruch des Individuellen, also konkret die individuelle Glaubensentscheidung, das Bekenntnis, die Gewissensentscheidung. Zum anderen die Hinwendung zur Welt oder besser das sich in Beziehung setzen zur Welt. Religion, Konfession, die bewusste ausdrückliche Entscheidung dafür ist das eine, die Vermittlung dieser persönlichen Religiosität in die Welt, der Versuch, diese zu beeinflussen und zu formen, das andere. Der theologische Begriff für Letzteres ist Seelsorge oder in der frühen Neuzeit gebräuchlicher Apostolat. Im Hinblick auf das gängige Frauenbild, demzufolge Frauen sich über ihr männlich dominiertes Umfeld definierten oder definieren sollten, also möglichst wenig Individualismus entwickeln und sich zudem auch möglichst von der Welt zurückziehen, abgrenzen, fernhalten sollten, haben beide Aspekte der frühneuzeitlichen Modernisierung eine gewisse Brisanz. Vor diesem Hintergrund entwickelten Frauen also ein neues Bewusstsein von ihrer Rolle in der Kirche, ein neues Selbstverständnis, das allerdings mit den kirchenamtlichen Vorstellungen nicht immer in Einklang zu bringen war. Traditionell bot sich für Frauen in der katholischen Kirche ein breites Spektrum an Lebensformen und Entfaltungsmöglichkeiten. Nicht nur, wie von den reformatorischen Konfessionen idealisiert, die Ehe, sondern auch, theologisch in der Regel höher bewertet, der gottgeweihte, jungfräuliche Stand. Frauen also, die als Jungfrauen, aber auch als Witwen, ehelos ein geistliches Leben in einem Kloster oder in einer religiösen Gemeinschaft lebten. Beide Lebensformen, weltlicher und geistlicher Stand, erfuhren durch den Konfessionalisierungsprozess und nicht nur, aber auch durch Trient typisch neuzeitliche Veränderungen. Für beide, geistlicher, aber auch weltlicher Stand, wurde in je unterschiedlicher Ausprägung die Hinordnung auf die Glaubensvermittlung und Glaubensverbreitung konstitutiv. Ich möchte nun im Folgenden in einem ersten Schritt eher kurz auf den weltlichen Stand eingehen, genauer auf die Rolle der Ehefrauen als Förderer und Multiplikatoren der katholischen Konfessionalisierung, ohne allerdings auf das tridentinische Ehedekret einzugehen und ohne grundsätzlich nach dem Wandel des Eheverständnisses im Gefolge des Tridentinums zu fragen. Damit wird sich ja das nächste Referat befassen. Mir geht es lediglich darum zu zeigen, dass es im Trend der Zeit liegt, selbst aus dem weltlichen Status der Ehefrau und Mutter eine kirchliche Frauenrolle zu machen, also den weltlichen Ehestand für die katholische Konfessionalisierung zu instrumentalisieren. In einem zweiten, für mein Referat zentraleren Schritt, möchte ich dann den Wandel der kirchlichen Frauenrollen im engeren Sinn, also der geistlichen Lebensformen von Frauen und die Rolle des Tridentinums dabei untersuchen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den monastischen Orden und Klostergemeinschaften einerseits und dem vielfältigen Semireligiosentum andererseits. Ein Kennzeichen der nachtridentinischen Entwicklung und ihrer modernisierenden Tendenzen, wie ich meine, ist allerdings, dass diese Formen, Klosterwesen und Semireligiosentum, sich im Zeichen von Seelsorge und Apostolat zunehmend aneinander annähern. Erst einmal also zur kirchlich-konfessionellen Instrumentalisierung der Ehefrauen. Dazu zwei Beispiele aus der normativen Literatur. Zunächst der Katechismus Romanus. Nicht viel anders als bei den Reformatoren sollte der Ehefrau und Mutter auch im konfessionalisierten Katholizismus eine besondere Rolle in religiöser Hinsicht zukommen. Sie war diejenige, die den Grund legte für den rechten Glauben ihrer Kinder, im weiteren Sinn auch für den Glauben der anderen Angehörigen ihres Hauses, Angestellte, Verwandte, Gäste. Sie konnte und sollte auf ihr Umfeld geradezu missionarisch einwirken. In der deutschen Übersetzung des Katechismus Romanus von 1568 wird dies in sehr origineller Weise mit der Gehorsamspflicht gegenüber dem Ehemann in allen Konfessionen, die wichtigste Tugend der Ehefrau, zusammengebracht. Der Gehorsam, den die Frau dem Mann zu leisten habe, sei nicht in der von Eva verursachten Erbsünde begründet, dies die traditionelle Deutung, sondern darin, dass die Frauen durch ihr gehorsames Verhalten und durch ihren, wie es heißt, heiligen Wandel in Gottesfurcht die Ungläubigen, Zitat, ohne Worte überzeugen und für die katholische Kirche zurückgewinnen können. Die traditionellen weiblichen Tugenden, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Schweigen, der Verzicht auf Worte also, werden hier mit dem Apostolat überzeugen und zurückgewinnen der Gläubigen, normalerweise gerade durch Worte, als wichtigste Aufgabe von Katholiken und Katholikinnen miteinander verbunden. Der Widerspruch macht deutlich, dass hier neue Maßstäbe gesetzt werden, ungeachtet des verbalen Beharrens auf den alten Werten. Ein zweites Beispiel. Die 1571 in Ingolstadt im Druck erschienenen Hauspredigten des Franziskaners Johannes Naas. Naas, einer der populärsten kontroverstheologischen Volksprediger, erging sich in höchstem Lob für die in Zucht und Ehrbarkeit lebende Ehefrau. Sie sei, Zitat, der Menschen Nahrung, des Mannes Zier, die Königin des Hauses, der Jugend Doktorin und des Gesindes Meisterin. Als Doktorin der Jugend, aber auch als Meisterin des Gesindes, lag bei ihr die Verantwortung für die religiöse Unterweisung ihres Hauses. Dass die Frau dieser Aufgabe auch theologisch gewachsen sei, begründete Naas mit der heilsgeschichtlichen Bedeutung der Frau, ihrer Nähe zu Christus und Liebe zum Wort Gottes. Sein Lob des Ehestands gipfelt schließlich darin, dass er diesem sogar die gleiche Qualität zuspricht wie dem Ordensstand. Und das ist für die Zeit, denke ich, doch sehr ungewöhnlich. Katechismen, Anleitungen zur Seelsorge und Predigten gehören zur normativen Literatur. Sie spiegeln den zeitgenössischen Diskurs, um den Begriff hier auch mal zu bringen, und reagieren darauf, sagen damit aber noch nicht unmittelbar etwas über die Alltagswirklichkeit der Frauen aus. Wie sah in der Realität das Engagement der Mütter und Ehefrauen im Rahmen der katholischen Konfessionalisierung aus? Umfassende Forschungen dazu fehlen bislang. Einzelstudien zeigen jedoch, dass, wie nicht anders zu erwarten, regional und schichtspezifisch differenziert werden muss. Vor allem in den städtischen Oberschichten finden sich viele Beispiele von engagierten Frauen, die auf die katholische Reform und auch auf die Gegenreformation wesentlichen Einfluss nahmen. Sowohl die kollektiven Formen der neuen katholischen Laienfrömmigkeit wie die verschiedenen Bruderschaften, Gesellschaften und karitativen Einrichtungen, als auch die individuellen Aktivitäten einzelner Frauen bringen dies deutlich zum Ausdruck. Verheiratete Frauen der Oberschicht unterstützten nicht nur finanziell die verschiedenen Reformprojekte, angefangen bei Fürsorgeeinrichtungen bis hin zu Ordensneugründungen. Über sie als Multiplikatoren versuchte man auch, Einfluss auf die Familien und das weitere Umfeld zu erlangen. Besonders interessant erschien dies in gemischt-konfessionellen Gegenden, wo durch Konversionen katholisches Terrain zurückgewonnen werden sollte. Aufschlussreiche Einzelbeispiele dafür finden sich im Umfeld der Jesuiten. Bereits Ignatius von Loyola und seine Gefährten verdankten die Fundierung der Gesellschaft Jesu nicht zuletzt der ideellen und finanziellen Förderung durch wohlhabende Frauen. Ich verweise dabei nur auf Hugo Rahner und seinen Band Ignatius von Loyola, Briefwechsel mit Frauen. Aber auch die Ausbreitung der Jesuiten späterer Generationen über Italien hinaus wurde durch Wohltäterinnen, wie diese Frauen bezeichnet wurden, vorangetrieben. Die Korrespondenz der Jesuiten vor Ort mit ihren Oberen in Rom sowie die Jahresberichte einzelner Kollegien sind hierfür eine noch kaum berücksichtigte, ergiebige Quelle. Den Einfluss, den Frauen durch ihre meist finanziellen Wohltaten auf die Gesellschaft Jesu ausüben konnten, sollte man wohl nicht unterschätzen. Das religiöse Engagement der Frauen traf sich dabei mit dem Interesse der Jesuiten, gezielt Frauen, besonders aus der Oberschicht, für ihre Sache zu begeistern und durch sie dann breitere gesellschaftliche Kreise zu gewinnen. Ein Beispiel dafür sind in Deutschland die Frauen von Georg und Marx Fugger, Ursula und Sibylla, die beide unter jesuitischem Einfluss zum Katholizismus konvertierten, die gegenreformatorischen Initiativen mit Eifer unterstützten und durch ihre großzügigen Schenkungen die Jesuitenniederlassungen in Augsburg und München erst möglich machten. Das religiöse und finanzielle Engagement der Frauen fand in ihrer Umgebung jedoch nicht nur positiven Widerhall. Im Fall der Fuggerfrauen stand das Augsburger Patriziat der an Bigotterie grenzenden Religiosität der Frauen und ihrer Verehrung für die Jesuiten mit kritischer Distanz gegenüber. Und selbst in ihrer Familie begegnete man ihnen mit Skepsis. So scheiterten auch Ursula Fuggers Versuche, ihre Kinder dazu zu bewegen, den Jesuiten bzw. einem weiblichen Orden beizutreten. Die Fuggerfrauen wären damit zugleich auch ein Beispiel dafür, dass und wie das konfessionalistische Engagement der Ehefrauen und Mütter an seine Grenzen stoßen konnte. Ein Bereich, in dem vor allem Frauen aus dem Stadtbürgertum ihre kirchliche Frauenrolle fanden, war die Christenlehre. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts waren zunächst in Italien, dann überall dort, wo die tridentinischen Reformen durchgesetzt werden sollten, Christenlehrgesellschaften entstanden. Bruderschaften oder semi-religiöse Vereinigungen, deren männliche und weibliche Mitglieder regelmäßig Katechismusunterricht erteilten und sich um Konversionen bemühten. Vorbild war hier wie so oft Mailand. Diese katechetische Unterweisung der Kinder wurde seit dem 17. Jahrhundert meist mit dem Unterricht in den Elementarfächern Lesen, Schreiben, dann auch Rechnen verbunden und bildete damit die erste Stufe eines katholischen Elementarschulwesens. Dies ist ein ganz wichtiger Bereich, auf den ich hier aber nicht weiter eingehen will. Verheiratete Frauen waren vor allem finanziell und organisatorisch in die Christenlehre involviert. Die Katechese selbst wurde dagegen mehr von ledigen oder verwitweten Frauen wahrgenommen, die sich als Geistliche in einer gewissen Parallelität zu den Klerikern verstanden. Ich komme damit zum zweiten Punkt, der Wandel der geistlichen Lebensformen im Gefolge Trients. Der geistliche Stand, im Gegensatz zum weltlichen, war von jeher der Bereich, in dem Frauen ihre kirchlichen Rollen für sich finden konnten. Nicht erst seit dem Mittelalter, sondern bereits seit der Zeit der alten Kirche bot dieser geistliche Stand unterschiedliche Varianten an. Angefangen bei den in der Welt lebenden semi-religiösen, also halbreligiösen, geistlichen Jungfrauen, die sich durch ein Keuschheitsgelübde gebunden und Gott geweiht hatten, bis hin zu monastischen Orden mit strenger Klausur. Dieses breite Spektrum ist auch für den Katholizismus des 16. Jahrhunderts charakteristisch, zunächst einigermaßen unangefochten. Das Tridentinum ist jedoch bemüht, die Vielfalt der religiösen Lebensformen zu vereinheitlichen und das Semireligiosentum zugunsten des Klosterwesens zurückzudrängen bzw. in das Ordenswesen zu integrieren. Es zeigt sich damit allerdings der Realität nicht gewachsen. Bezüglich der Reform des Ordenswesens beschloss man in Trient neben allgemeinen Reformen etliche Sonderregelungen für die weiblichen religiösen Gemeinschaften. In dem Zusammenhang ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, beim Blick in und auf Geschichte die Kategorien der Geschlechtergeschichte einzubeziehen. Die Beobachtung von Herrn Reinhardt im Eingangsreferat und gestern nochmals betont, dass die Orden wohl größeren Einfluss auf das Konzil gehabt haben, als umgekehrt das Konzil auf die Orden, hat einiges für sich. Sie gilt jedoch nicht für die Orden, sondern lediglich für die männlichen Gemeinschaften. Die weiblichen Orden blieben, soweit ich sehe, außen vor. Sie hatten keinen Einfluss, jedenfalls keinen unmittelbaren Einfluss auf das Konzil, hatten aber wohl an seinen Folgen nicht selten schwer zu tragen. Im Zusammenhang mit der Ordensreform werden die für Frauen mehr als ambivalenten Aspekte des Tridentinums also besonders deutlich. Am problematischsten für die weitere Entwicklung wurde die Betonung einer strengen Klausur, die in den folgenden Jahren durch päpstliche Bullen eindringlich eingeschärft wurde. Die Klausur im Sinne eines inneren und äußeren Rückzugs von der Welt gehörte zwar von Anfang an zum christlichen Asketentum und Ordenswesen dazu. Über die Art der Abschließung gegenüber der Welt gab es jedoch sehr unterschiedliche Vorschriften. Unterschiedliche Vorschriften und auch vor allem unterschiedliche Vorstellungen. Eine grundlegende Verschärfung der Klausurvorschrift war im 13. Jahrhundert erfolgt, unter Bonifaz dem 8., der in einer Konstitution angeordnet hatte, dass jede Nonne, die Rede ist von Moniales, künftig unter ewiger Klausur leben müsse. Unter Berufung auf diese Konstitution forderte Trient nun eine strenge Klausur für alle Sancti Moniales. Auffällig ist, dass es in dem entsprechenden Passus des Dekrets ausschließlich um Sanctimoniales geht. Also dieser Begriff wird gebraucht, während an anderen Stellen, auch in diesem Dekret, allgemein die Rede ist von Regulares tam viri quam mulieres oder von Monasteria et domus tam virorum quam mulierum, also eine viel allgemeinere Formulierung. Unter den allgemeineren Begriff Regulares ließen sich auch die Tertiarinnen etwa fassen, sowie jene Frauen, die zwar nach einer Regel lebten, Regulares, aber nicht in Klausur, sondern die nach ihrem Selbstverständnis in der Welt karitativ-seelsorgliche Aufgaben wahrnahmen. Unter Sanctimonialis, der Begriff, der im Zusammenhang mit der Klausur gebraucht wird, konnte man dagegen nur die Angehörigen der eigentlichen Orden mit feierlichen Gelübden verstehen. Was allerdings wegen des oft unklaren Gelübdeverständnisses in der Praxis auch nicht immer unproblematisch war. Nicht zuletzt wegen dieser Unklarheiten stieß die Durchführung des Dekrets von Anfang an auf Schwierigkeiten. Schon 1565, 2 Jahre nach Trient, lagen in Rom 3 Anfragen zur Cura Monialium vor. Geklärt werden sollte, wer eigentlich mit dem Klausurdekret gemeint war. An der Basis sozusagen in den Bistümern war es schwierig, die Klausurvorschrift durchzusetzen. Als Antwort auf diese Anfragen veröffentlichte Pius V. 1566 die Konstitution Circa Pastoralis, in der nun immerhin zwischen Moniales und Tertiarinnen differenziert wurde. Statt Sanctimoniales also jetzt die Unterscheidung zwischen Moniales und Tertiarie. Jene Tertiarinnen, also Tertiarinnen traditionell die Angehörigen der dritten Orden, wobei auch dieser Begriff eine etwas weitere Bedeutung hat oder haben konnte, jene Tertiarinnen, die in einer Gemeinschaft lebten und ein feierliches Gelübde abgelegt hatten, so die Konstitution Pius V., sollten die Klausur halten, also Gemeinschaft leben und feierliches Gelübde. Jene, die kein feierliches Gelübde abgelegt hatten, sollten ermahnt werden, dies zu tun und dann ebenfalls die Klausur annehmen. Diejenigen, die dies ablehnten, sollten künftig keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen, waren also faktisch zum Aussterben verurteilt. Demnach hätte es künftig also nur noch religiöse Gemeinschaften geben können in Form von Vereinigungen mit feierlichen Gelübden und strenger Klausur. Mit der Unterscheidung zwischen Moniales und Tertiariae waren zwar längst nicht alle semi-religiösen Lebensformen und insbesondere nicht die neuen Frauenorden, die in der Zeit entstanden, auf die ich noch eingehe, erfasst. In der Praxis versuchte man jedoch häufig, die Tertiarinnenregelung auf möglichst viele solcher Gemeinschaften anzuwenden. Gleichzeitig kann man jedoch feststellen, dass die tatsächliche Durchführung der Klausurvorschriften selbst bei den angesprochenen Tertiarinnen und selbst auch bei den Moniales immer wieder Konflikte hervorrief. Das Bemühen des Tridentinums, die vor allem auf eine Vita contemplativa abgestimmten traditionellen Strukturen beizubehalten und zu verfestigen, bedeutete einen Rückschritt gegenüber dem Anspruch der religiösen Gemeinschaften selbst, den neuen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft durch die Vita activa gerecht zu werden. Die Betonung des kontemplativen monastischen Lebens und die Abschließung der Welt stießen denn auch auf heftigen Widerstand. Längst nicht alle Klöster und schon gar nicht die semi-religiösen Gemeinschaften waren bereit, ihre traditionellen Freiheiten aufzugeben und ihre Lebensweise umzustellen. Und viele Ordensfrauen hielten ein klausuriertes Leben für unzeitgemäß. In einer Zeit, die von jedem und jeder den Einsatz für die Glaubensverkündigung verlangte, erschien es ihnen wichtig und notwendig, sich gerade nicht aus der Welt zurückzuziehen, sondern in der Welt ihrer religiösen Berufung nachzugehen. Die weitere Entwicklung gab ihnen langfristig recht. Die mit der Konfessionalisierung angestoßene Hinwendung zur Welt, Teil des Modernisierungsprozesses in der katholischen Kirche, war nicht mehr aufzuhalten. Gestern war vom innerweltlichen Aktivismus als Charakteristikum des modernen Katholizismus die Rede. Selbst wenn man sich über die Terminologie streiten mag, von der Sache her würde ich dies auch für den hier vorgestellten Zusammenhang ausdrücklich unterstreichen. Das gilt auch für jene Orden, die sich mit der monastischen Vita contemplativa stärker identifizierten. Eine strenge Klausur wurde dort zwar grundsätzlich gefordert und beibehalten, faktisch jedoch durch Ausnahmeregelungen immer wieder unterlaufen. Ausschlaggebend war auch hier vor allem das neue theologische und seelsorgliche Selbstverständnis. Ein Beispiel dafür, dass das Tun der guten Werke und das Bemühen um das Heil der Seelen auch von den kontemplativen Orden betont wurde, ist Teresa von Avila und ihre Reform des Karmeliterordens. Bei aller Verwurzelung in der spanischen Mystik und Betonung einer strengeren monastischen Lebensweise stand auch für Teresa die Nächstenliebe, das tätige Leben, wie sie es nennt, die Hinwendung zum Mitmenschen im Vordergrund. Die Schwestern Maria und Martha, wie es bei ihr heißt, die Vita contemplativa also und die Vita activa, seien nicht zu trennen. Kontemplation und Gebet, so schreibt sie, bildeten vielmehr die Voraussetzung für die Werke im Dienste Gottes und der Nächsten. Auch hier also wieder die Verbindung von verinnerlichter Frömmigkeit und nach außen wirkendem Aktivismus. Charakteristisch für die frühe Neuzeit erscheint mir, dass beides, also diese verinnerlichte Frömmigkeit oder auch Selbstheiligung genannt, und das Wirken nach außen, Apostolat, nicht gleichwertig miteinander verbunden werden, sondern dass das Apostolat im Grunde auch bei den monastischen Orden oder bei den reformierten monastischen Orden letztlich Vorrang hat. Wie charakteristisch für Teresas Selbstverständnis das Apostolat und die Glaubensverkündigung waren, lässt sich auch indirekt aus der Kritik, die sie seitens der kirchlichen Obrigkeit erfuhr, erschließen. Der päpstliche Nuntius soll 1578 über sie gesagt haben, sie sei, Zitat, die unter dem Deckmantel der Frömmigkeit schlechte Lehren erfindet und die sich, entgegen den Anordnungen ihrer Vorgesetzten und entgegen des Tridentinums außerhalb der Klausur bewegt. Und die doziert wie ein Professor, obwohl der Apostel Paulus den Frauen eine öffentliche Lehrtätigkeit verboten hat. Soweit der Nuntius über Teresa von Avila. Diese Hinwendung zur Seelsorge und Apostolat ist schließlich ganz besonders konstitutiv für die neuen, aus dem Semireligiosentum erwachsenen Orden. Hier werden die Defizite des Tridentinums, das diese neuen weiblichen Gemeinschaften schlicht ignorierte und ihnen mit seinen strengen Klausurvorschriften faktisch die Entwicklungsmöglichkeiten rigoros beschnitt, überdeutlich. Das frühneuzeitliche Semireligiosentum ist zunächst typische Ausdrucksform des vortridentinischen Reformkatholizismus. Ansatzpunkte finden sich bereits im Spätmittelalter, in der Spiritualität der Devotio Moderna ebenso wie in dem von reformerischer Kirchenkritik geprägten religiösen Aufbruch der Laien in Italien. Kirchenkritik und das Bedürfnis nach neuen religiösen Ausdrucksformen führten hier nicht wie in Mitteleuropa zum Bruch mit der Kirche und der Bildung neuer Konfessionen, sondern zu einer innerkatholischen Neudefinition dessen, was die vorrangige Aufgabe der Kirche ist. Als wichtigste religiöse Gemeinschaften formierten sich in Italien in diesem Sinne etwa zeitgleich, aber gänzlich unabhängig voneinander, Jesuiten und Ursulinen. Beides, auch die Jesuiten, möchte ich ausdrücklich betonen, zunächst dem Semireligiosentum zuzuordnende Gründungen. Gründungen, die einen Bruch mit der traditionellen Ordensform darstellten. Ignatius von Loyola hatte mit der Gesellschaft Jesu ursprünglich eine Vereinigung von Laien gründen wollen, die sich dem geistlichen Wirken in der Welt widmeten. Die Defizite des zeitgenössischen Klerus waren zu offenkundig, als dass dieser Anreize zur Nachahmung geboten hätte. Stattdessen vertraute man je individuell auf die Führung durch Gott und den Heiligen Geist und leitete daraus das Selbstbewusstsein ab, unabhängig von der Vermittlung durch einen Kleriker, sich für die Glaubensverkündigung einzusetzen. Ganz ähnlich wird in den Schriften Angela Mericis zum Selbstverständnis das Selbstverständnis der ersten Ursulinen formuliert. Distanz zum Klerus und Berufung auf die Führung, die individuelle Führung durch den Heiligen Geist. Ich habe das an anderer Stelle ausführlich dargestellt. In dieser kleruskritischen Aufwertung der Laien sind die Reformer und Reformerinnen des vortridentinischen Katholizismus von den protestantischen Reformatoren und ihrer These vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen gar nicht allzu weit entfernt. Zur Charakteristik des frühneuzeitlichen Katholizismus gehört allerdings auch, dass die Aufwertung der Laien schon bald mit einer neuerlichen Klerikalisierung konfrontiert wurde, die vielleicht paradoxerweise gerade von den Jesuiten vorangetrieben wurde und der sich auch die Ursulinen auf ihre Weise anpassten. Ignatius und seine ersten Gefährten hatten bald erkennen müssen, dass ihnen die Priesterweihe bei ihrer Sendung, wie es heißt, von Vorteil sein würden. Die Kritik am zeitgenössischen Klerus war zwar weiterhin eine treibende Kraft für ihre Aktivitäten, doch den schlechten Klerikern wollte man nun bessere Kleriker entgegensetzen. Die in den folgenden Jahrzehnten immer wieder aufbrechenden Konflikte zwischen Pfarrklerus und neuen Orden haben auch hier ihre Wurzeln. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die Jesuiten zum Vorbild für zahlreiche männliche, aber auch für weibliche ähnliche Vereinigungen. Für Frauen als Laien per se war jedoch die Orientierung an den Jesuiten, die nun Kleriker waren, äußerst problematisch. Die Jesuiten hatten keinen weiblichen Zweig, konnten als Priester auch gar keinen haben. Ein unmittelbarer Anschluss an sie war also für Frauen ebenso wenig möglich wie eine exakte Nachahmung. Frauen waren und blieben eben Laien. Eine Alternative schien sich ihnen jedoch mit dem Semireligiosentum zu eröffnen. Nicht zufällig ist der Anteil der Frauen an den semireligiösen Laienvereinigungen, den Bruderschaften, Sodalitäten und Gesellschaften des frühneuzeitlichen Katholizismus besonders hoch. Die Zugehörigkeit zu einer solchen Gesellschaft besaß für sie eine andere Qualität als für Männer. Neben jenen Bruderschaften, die alle weltlichen Frauen, also Verheiratete oder Unverheiratete, aufnahmen, entstanden immer mehr auch solche, die ausschließlich für ledige Frauen oder Witwen gedacht waren. Zum Teil von diesen die Verpflichtung zur Jungfräulichkeit oder ein Keuschheitsversprechen verlangten und damit in eine nicht unproblematische Nähe zu den Ordensgemeinschaften beziehungsweise wenigstens zu einer geistlichen, den Weltpriestern vergleichbare Lebensweise rückten. Das Jungfräulichkeitsversprechen konnte tatsächlich als Zölibatsverpflichtung verstanden werden und wurde auch so verstanden. Der geistliche Anspruch, den die Frauen mit diesem semi-religiösen Status verbanden, spiegelt ihr Interesse wider, wie die männlichen Kleriker für die Kirche zu wirken. Das Semireligiosentum bot damit Frauen, die weder einer Ehe eingehen noch in einen Orden eintreten wollten, tatsächlich einen dritten Weg, wie es im zeitgenössischen Sprachgebrauch genannt wurde. Geradezu folgerichtig entwickelten sich aus dem Semireligiosentum dann die neuen weiblichen Orden, die allerdings erst wesentlich später als Kongregationen und Säkularinstitute kirchenrechtlich anerkannt wurden. Im 16. und 17. Jahrhundert befanden sie sich kirchenrechtlich noch in einem Zwischenstatus, in einer Grauzone sozusagen. Die Beispiele, auf die ich hier etwas näher eingehen möchte, sind die Ursulinen und die englischen Fräulein Mary Wards. Andere Beispiele wie die Notre-Dame-Schwestern oder die Visitantinnen sind von Herrn Chatelier in dem Referat ja auch schon genannt worden. Ihr Ziel war es, ausdrücklich sich nicht hinter Klostermauern zurückzuziehen, sondern in der Welt als Seelsorgerinnen, Glaubensverkünderinnen und Lehrerinnen zu wirken. Dieser Anspruch kollidierte jedoch mit der Ordensreform des Tridentinums. Die dort vorgeschriebene Klausur erschien den neuen Frauengemeinschaften mit ihren Zielen nicht vereinbar und wurde von ihnen abgelehnt. Sie verstanden sich weder als Moniales im traditionellen Sinn, noch rechneten sie sich den Tertiariae, den Drittorden, zu und fühlten sich also von der Klausurvorschrift nicht betroffen. Ebenso problematisch war, dass das Tridentinum die Unterstellung sämtlicher religiöser Frauenvereinigungen unter die bischöfliche Jurisdiktion angeordnet hatte. Dies implizierte eine regionale Anbindung und Konzentration auf die jeweilige Diözese, die dem von den meisten Gemeinschaften universal verstandenen apostolischen Auftrag entgegenstand. Das moderne Verfassungsmodell der Jesuiten, die nicht dem Diözesanbischof unterstanden, sondern zentralistisch organisiert waren und von einem Generaloberen mit Sitz in Rom, der allein dem Papst verantwortlich war, geleitet waren, konnte von den Frauenorden also nicht übernommen werden. Die Exemption vom Ortsbischof hätte eine größere Flexibilität bedeutet, die den neuen Frauenorden wie auch den Jesuiten entsprochen hätte. Doch gerade dies schien mit dem Frauenbild der Kirche nicht vereinbar. In den jahrelangen Auseinandersetzungen, in denen auch namhafte Kanonisten involviert waren, in den Auseinandersetzungen darüber, ob für sie trotz fehlender Klausur eine rechtliche Gleichstellung mit den monastischen Orden möglich sei, stießen die Frauen an ihre Grenzen. Gemeinschaften, die wie die englischen Fräulein als Frauen konsequent das Gleiche wie die Jesuiten sein und tun wollten, scheiterten. Das Frauenbild in Kirche und Gesellschaft, das Kirchenrecht und der letztlich unüberbrückbare Gegensatz zwischen männlichen Klerikern und weiblichen Laien ließen ihnen keinen Raum. Langfristig erfolgreicher waren jene Frauenvereinigungen, die sich auf Kompromisse einließen. So entwickelten sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts vor allem die Ursulinen zu einem weiblichen Pendant der Jesuiten. Sie übernahmen zwar, bis auf wenige Ausnahmen, die allerdings wichtig sind und auf die ich auch noch eingehe, Anfang des 17. Jahrhunderts die Klausurvorschriften, schränkten diese jedoch ein durch ein besonderes Gelübde, mit dem sie sich zur Mädchenerziehung verpflichteten, was ja eigentlich mit einer strengen Klausur auch nicht vereinbar ist. Dieses vierte Gelübde hatte formal seine Entsprechung im vierten Gelübde der Jesuiten, war jedoch inhaltlich anders gefüllt. Die Konzentration auf die Mädchenerziehung als wesentliche Form ihres Apostolats bedeutete einerseits eine Einschränkung, insofern damit andere Bereiche der Seelsorge weitgehend ausgeblendet wurden, andererseits aber, positiv gewendet, eine Spezifizierung, die langfristig auch Freiräume gewährte. Unübersehbar ist hier, aber auch in anderen Bereichen, ein gewisser Pragmatismus, der zugleich auf die Diskrepanz zwischen Norm und Realität verweist. Trotz kirchenrechtlich restriktiver Maßnahmen wurde das seelsorgerische Engagement, das Apostolat in der Welt für Frauen immer selbstverständlicher. Das Schulwesen, primär in dieser Zeit ja verstanden als intellektuelle Glaubensvermittlung, auf welchem Niveau auch immer, war dabei ein wesentlicher Bereich. Nicht zuletzt deshalb, weil Frauen andere Bereiche der Seelsorge wie Sakramentenspendung und liturgische Wortverkündigung grundsätzlich verschlossen blieben. Doch auch hier sind die Grenzen fließend. Frauen nahmen durchaus Funktionen wahr, die sie sehr nah an die männliche Seelsorgetätigkeit heranrückten. Nicht die Sakramentenspendung selbst, wohl aber die Vorbereitung darauf, besonders auf den Empfang der Eucharistie und auf die Beichte, wurde für sie zu einer wichtigen Aufgabe. Zeitgenössische Quellen heben dies ausdrücklich hervor und betonen, dass die Frauen in dieser Hinsicht keine geringeren Fähigkeiten und oft mehr Erfolge aufwiesen als Männer. Zumindest für jene Ursulinen, die Minderheit aber immerhin, die auf feierliche Gelübde und Klausur verzichteten, war die Erwachsenenseelsorge, genauer die Frauenseelsorge, neben der Mädchenerziehung der wichtigste Teil ihres Apostolats. In ähnlich wie die Kinderkatechese organisierten regelmäßigen Zusammenkünften unterrichteten sie sonntags Frauen in der Christenlehre oder besuchten sie zu Hause und bereiteten sie auf den Empfang der Sakramente vor. Inhaltlich bezogen sich ihre Lehren, wie ein Zeitgenosse schreibt, auf, Zitat, die Glaubensgeheimnisse und alles, was das geistliche Leben betrifft. Die Unterweisung, zumal von Erwachsenen in den Geheimnissen des Glaubens, war Frauen normalerweise nicht erlaubt, bedurfte also höherer Legitimation. So wird etwa über die Ursuline Anne de Xaintonge berichtet, dass sie eine Vision gehabt habe, in der sie die heilige Trinität gesehen habe. Von dieser sei sie in den Glaubensgeheimnissen unterrichtet worden und habe zudem die Fähigkeit erhalten, andere zu lehren. Sie sei damit über ihr Geschlecht, ihre Weiblichkeit hinausgewachsen. Der Typus des Propheta Theologus war schon im Mittelalter für Frauen eine beliebte Möglichkeit, um trotz Schweigegebot und Lehrverbot eine Verkündigungstätigkeit auszuüben. Ebenso war für Frauen im konfessionalisierten Katholizismus eine theologische Lehrtätigkeit allein als eine Art prophetisches Reden, legitimiert durch göttliche Eingebung möglich. Dann aber konnten sie durchaus Anerkennung finden. An dieser Stelle ein Satz zum Thema Visionen und mystische Erfahrung, auch das wurde gestern ja schon angesprochen. Visionen haben im nachtridentinischen Katholizismus eine andere Qualität als im Mittelalter. Sie werden als intellektuelle Eingebung bezeichnet und erfahren. Auch diese Bezeichnung intellektuelle Eingebung findet sich sowohl bei Teresa von Avila als auch bei Mary Ward oder auch im Zusammenhang mit Anne de Xaintonge. Es ist eine Erkenntnis, die man durch das Hören von Worten, durch die Einsicht in Zusammenhänge erhält. Ihnen haftet also etwas Rationales an. Es ist also, würde ich sagen, eine moderne Form von Visionen. Diese Art von Visionen lässt sich dann durchaus mit den modernisierenden Tendenzen zusammenbringen und muss keinen Widerspruch dazu bedeuten. Zurück zu den Ursulinen. Die Chronisten lobten jedenfalls ihre Gewandtheit in Glaubensdingen. Sie hätten die Gabe, selbst schwierige Glaubensfragen dem Fassungsvermögen der Zuhörer und Zuhörerinnen gemäß darzulegen. Gleichzeitig wird aus den zeitgenössischen Quellen aber auch immer deutlich, wie umstritten eine apostolische Betätigung von Frauen war. Umstritten, aber auch, sonst hätten die Gemüter keinen Anlass gehabt, sich so zu erregen, offensichtlich immer selbstverständlicher. Der Ursuline Anne de Xaintonge hielten einige männliche Geistliche mit Berufung auf den ersten Korintherbrief vor, die religiöse Unterweisung sei ein apostolisches Werk, das nur Männern zukomme. Paulus gebiete den Frauen ausdrücklich zu schweigen und Frauen entspreche es eher zu lesen und zuzuhören, als von Stadt zu vagabundieren, um andere zu unterrichten. Diese Vorhaltungen erinnern an die Kritik, die auch an Teresa von Avila geübt worden war. Anne de Xaintonge konterte daraufhin mit dem Hinweis, Paulus verbiete den Frauen lediglich zu predigen und öffentlich in den Kirchen zu lehren, eine Tätigkeit, die sie niemals angestrebt habe. Sie wolle nur, Zitat, in einer kleinen Ecke, in der Einsamkeit leben und ihrem Apostolat nachgehen. Dieses verbale Understatement, mit dem die faktischen Tätigkeiten heruntergespielt werden, ist typisch, meine ich, für den Umgang vieler Frauen mit Kritik und Aversionen, denen sie ausgesetzt waren. Die meisten waren nicht auf Konfrontation aus, sondern versuchten, Kompromisse einzugehen, wenigstens formal die Gegebenheiten nicht anzutasten und die rechtlichen Grauzonen und Nischen als Freiräume zu nutzen. Eine Ausnahme bildeten die englischen Fräulein Mary Watts. Rigoroser und kompromissloser als die Ursulinen waren die Unternehmungen und das Auftreten der englischen Fräulein auffälliger und skandalträchtiger und wurden entsprechend kritisch registriert und kommentiert. Die Bezeichnung Apostolicae Virgines und Preachers, Prediger, mit denen sie bedacht wurden, waren keineswegs freundlich gemeint. Und voller Empörung stellte man fest, dass sie, Zitat, vor bedeutenden Männern und sogar in Gegenwart von Priestern über geistliche Dinge redeten, rhetorisch geschult waren, Exhortationen hielten und, Zitat, solcher Art kirchliche Funktionen beanspruchten. Selbst wenn diese Kritik wenigstens in Teilen polemisch überzogen war, trifft sie sich im Kern tatsächlich mit dem Selbstverständnis der englischen Fräulein, wie es in deren Schriften, Korrespondenzen und Selbstzeugnissen zum Ausdruck kommt. Die englischen Fräulein wurden schließlich 1631 von Urban VIII. Verboten, ihre Häuser aufgelöst. Sie überlebten zunächst nur als Lehrerinnen und konstituierten sich erst im späten 17. und im 18. Jahrhundert dann wieder als religiöse Gemeinschaft. Zum Schluss noch ein Beispiel dafür, dass die englischen Fräulein mit ihrer Radikalität nur die Spitze eines Eisbergs bildeten und das weibliche Apostolat, wie auch immer verstanden und umgesetzt, allgemein im Trend der Zeit lag. Von Franz von Sales ist eine Ansprache überliefert, die er bei den in Klausur lebenden Visitantinnen von Annecy hielt. Die Frauen lebten in Klausur, zurückgezogen von der Welt, Apostolat gehörte also eigentlich, hätte eigentlich nicht zu ihrem Selbstverständnis gehören können oder sollen. Eine Ansprache, in der Franz von Sales sich ebenfalls mit der Frage nach einem weiblichen Apostelamt, wie er es nennt, auseinandersetzt. Anlass war die Abreise einiger Schwestern zur Gründung eines neuen Klosters. Eigentlich formal einer der wenigen Anlässe, wo überhaupt die Klausur dann verlassen werden durfte. In der Ansprache des Franz von Sales heißt es: Wohl steht euch Frauen die Apostelwürde nicht zu, aber zum Apostelamte seid ihr befähigt, da ihr doch Apostelverdienste ernten könnt. Und da Gott von euch dasselbe erwartet, was er auch von seinen Aposteln verlangt und wozu er sie in die Welt ausgesandt hat. Dasselbe, wozu der Herr selbst in die Welt gekommen ist. Die Apostel wurden in alle Welt gesandt, denn der Herr sprach zu ihnen, und jetzt ein Zitat aus dem Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, geht, bringet den Menschen das Leben. Sie werden das Leben haben, wenn sie an meine Worte glauben, die ihr ihnen erschließt. Franz von Sales fährt dann fort, meine geliebten Töchter, auch ihr werdet jetzt, gleich den Aposteln, hierhin und dorthin entsandt, damit die Seelen das Leben haben. Wenn ihr auch nicht predigt und auch nicht die heiligen Sakramente spendet und auch nicht von Sünden lossprecht, wie es die Aposteln getan haben, teilt ihr dennoch den Menschen das Leben mit. Der Herr macht euch zu Aposteln. Die Apostelwürde fällt euch zwar nicht zu, wohl aber die Apostelarbeit und das Apostelverdienst. Und dann noch einmal, ihr werdet zwar nicht predigen, das ist nicht Sache der Frauen, wenngleich die heilige Magdalena und ihre Schwester es getan. Dafür leistet ihr aber apostolische Tätigkeit, und jetzt kommt der Inhalt der apostolischen Tätigkeit, in der Ausbreitung eurer Kongregation und klösterlichen Lebensweise. Der Schlusssatz, dass die apostolische Tätigkeit lediglich in der Ausbreitung der klösterlichen Lebensweise bestehen soll, scheint nicht recht nach diesen langen Ausführungen zu passen. Es klingt unbefriedigend, umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Visitantinnen, an die diese Ansprache gerichtet war, ursprünglich die Klausur strikt abgelehnt hatten, dann aber von ihrem Erzbischof dazu gezwungen wurden. Die Betonung des Apostolats der Frauen in der Nachfolge Jesu, die Beschreibung ihres Apostelamtes und Apostelverdienstes, wie Franz von Sales es nennt, steht dazu gerade im Widerspruch. Dass Predigt- und Sakramentenspendung für Frauen tabu sind, kann Franz von Sales ebenfalls nicht recht plausibel machen. Das Beispiel von Maria Magdalena und Martha steht, wie er selbst meint, dem entgegen. Aber er behauptet es affirmativ und mit Berufung auf Konventionen. In dieser Spannung spiegelt sich die Schwierigkeit, das Apostolat in der Welt mit der den weiblichen religiösen Vereinigungen aufgezwungenen klausurierten Lebensweise zu vereinbaren. Deutlich wird jedoch zugleich, welch hoher, im Neuen Testament selbst begründeter Stellenwert auch für Frauen in dieser Zeit dem Apostolat als Weiterführung der Verkündigung Jesu und seiner Apostel grundsätzlich zukam, wie immer dieses Apostolat dann verstanden wurde oder verstanden werden durfte. Ich komme zum Schluss. Was lässt sich aus den wenigen Schlaglichtern, die ich auf die Rollen im Plural, die Frauen im 16. und frühen 17. Jahrhundert in der katholischen Kirche spielten, zu werfen versucht habe, als Fazit ableiten? Das sowohl als auch und das für und wider lassen sich nicht ohne weiteres auflösen. Deutlich geworden ist vielleicht, dass es sehr unterschiedliche kirchliche Frauenrollen gab, dass diese Rollen Frauen nicht nur vorgegeben, sondern auch von ihnen gesucht und geschaffen wurden. Das, wie nicht von mir, sondern bereits eingangs höherenorts festgestellt, die römische Klerikergesellschaft, Zitat, einen Extremfall von Männerherrschaft darstellte, lässt sich nicht bestreiten. Trotzdem, Frauen waren und sind keine willenlose Objekte, die den kirchlichen Entwicklungen und Vorschriften hilflos ausgeliefert gewesen wären. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber sollte vielleicht auch in diesem Zusammenhang nochmal gesagt werden. Frauen hatten ebenso wie Männer bestimmte Interessen, manchmal die gleichen, manchmal andere, und versuchten diese wahrzunehmen und durchzusetzen. Sie setzten sich Konflikten aus und waren mehr oder weniger bereit, Kompromisse einzugehen. Festhalten lässt sich also vielleicht, dass durch Trient und die Konfessionalisierung zwar Freiräume beschnitten wurden, Klerikalisierung und strenge Klausurvorschriften sind vielleicht die wichtigsten Schlagwörter, andererseits aber auch Frauen im konfessionell-religiösen Kontext neue Entfaltungsmöglichkeiten finden und Eigenständigkeiten entwickeln konnten. Dies war keine intendierte Wirkung des Tridentinums, wohl aber eine intendierte Wirkung des weiblichen Engagements im und für den Katholizismus. Der Schritt zur Moderne zeigt sich dabei meines Erachtens besonders in der Hinwendung zur Welt, im innerweltlichen Aktivismus, um den Begriff nochmal zu bringen, in Apostolat und Seelsorge. Bereiche, die in der konfessionellen Auseinandersetzung und Selbstdefinition neue Wertigkeiten erhielten. Er zeigt sich darüber hinaus, beides bedingt sich gegenseitig, in der wachsenden Bedeutung einer intellektuellen Glaubensvermittlung durch Predigt, Katechese und Schule. Religion ist im konfessionalisierten Zeitalter nichts Selbstverständliches mehr, sondern muss bewusst vermittelt werden. Frauen waren daran wesentlich beteiligt. Trotz gegenläufiger, von Trient verstärkter kirchenrechtlicher Tendenzen, die durch die kirchliche Praxis mit der Zeit auch als anachronistisch widerlegt wurden, konnten Frauen vor diesem Hintergrund dann tatsächlich auch neue, zukunftsträchtige Rollen innerhalb der katholischen Kirche finden. Vielen Dank. Konrad, der Beifall hat Ihnen gezeigt, dass Ihre Antwort auf meine schüchterne männliche Anfrage in meinem Einleitungsreferat äußerst überzeugend ausgefallen ist, und ich denke, sie wird auch eine kräftige Diskussion provoziert haben. Ich bitte um Wortmeldung. Darf ich vorher darum bitten, möglichst mich in Deutsch zu fragen, da mein Italienisch ja, kriegen wir schon hin, kein sehr schlecht ist? Oder er soll überrechnen, oh Gott, übersetzen, ja, also, bitte. Ja. Wir werden sehen. Ja, okay. Sehen Sie, die Frauen brauchen doch immer Hilfe. Es ist nicht zu Ende. Frau Konrad, Ihre Ausführungen sind also auch für den Kenner der Materie wieder eine sehr große Bereicherung. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Ich habe trotzdem Nachfragen. Die eine wäre, und das finde ich ganz interessant, dass Sie das nicht gemacht haben. Sie haben ja sehr schön darauf hingewiesen, dass das Nachdenken über die Rolle der Ehefrau durch das Tridentinum in Gang gesetzt worden ist, weil Sie ausdrücklich die Geschlechterbeziehungen betrachten wollten, wurde über die Rolle des Ehemannes eigentlich gar nichts gesagt. Gibt es keine Diskussionen, Veränderungen, Aufwertungen, Abwertungen, wie auch immer, Diskussionen darüber, denn das wäre ja eigentlich erst der Beleg, dass man wirklich über das Geschlechterverhältnis diskutiert, und das sollte die Historiker interessieren, weil das natürlich das Verhältnis die historische Frage ist. Die zweite Frage, und das geht mehr in die grundsätzliche Diskussion, die wir ja schon nun, glaube ich, seit 10 Jahren führen, gerade auch wir beide, die Frage des Rückzuges der Ehefrau, die haben Sie wieder betont, das sei eine Konsequenz, die Frau würde zwar mit ganz bestimmten Aufgaben in der Ehe betraut, pädagogischer Art, aber das würde doch einen Rückzug gegenüber dem jedenfalls darstellen, wie es vorher, vor der Reformation, vor der katholischen Reform gewesen sei. Ich möchte nochmal meine These dagegen setzen, und ich glaube, dass man das auch für Ihre katholischen Beobachtungen doch zumindest nicht abweisen kann. Ist es wirklich ein Rückzug, wenn in der frühneuzeitlichen Gesellschaft, die geprägt ist, ob Kritik an Otto Brunner hin oder her, doch durch das ganze Haus geprägt bleibt, in der das Miteinander von Mann und Frau zentral ist und einer ohne den anderen überhaupt nicht existieren kann, in einer agrarisch strukturierten Gesellschaft schon gar nicht, ist es wirklich ein Rückzug, wenn dann die Frau in diesem Haus zum Beispiel theologische Aufgaben ausdrücklich zugewiesen bekommt und damit ja auch in öffentlicher Weise wirkt, in einer Form von Öffentlichkeit, wie sie für die frühe Neuzeit typisch ist. Das ist natürlich nicht Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. Das wäre meine zweite Frage. Ja, zur Rolle des Ehemanns. Also ich möchte auf Ehe eigentlich nicht so ausführlich drauf eingehen, weil ich auch denke, das wird im nächsten Referat oder auch in der Diskussion dazu dann nochmal kommen. Es gibt in der Zeit eine sehr breite Diskussion über Ehe, also sehr viele Ehetraktate. Es ist klar, dass da was im Umbruch ist. Ehehandbücher, Ständebücher, in denen die Rolle der Familienmitglieder sozusagen dann auch beschrieben werden. Und natürlich wird in dem Zusammenhang auch die Rolle des Ehemanns reflektiert. Ich habe mich jetzt hier mit den Frauenrollen befasst, von daher ist das schon nicht in meinem Horizont. Und auch wenn ich den Katechismus Romanus nehme oder diese Hauspredigten des Johannes Nas, da kommt auch der Ehemann drin vor, dem werden auch Aufgaben zugewiesen und seine Rolle definiert. Interessant ist, dass diese dass diese katholischen Traktate wirklich auch im Kontext der Zeit stehen. Also sie sind gar nicht so viel anders, als das bei den Reformatoren oder in den protestantischen Ehetraktaten der Fall ist. Also da gibt es durchaus Parallelen. Es ist eher so, dass die Diskussion um Ehe eben eine typisch frühneuzeitliche Diskussion jetzt ist. Da ist was im Wandel, die Rollen werden neu verteilt, das Geschlechterverhältnis ändert sich, was keineswegs nur geistesgeschichtliche Gründe hat, sondern vielmehr noch soziale und wirtschaftliche und so die Entwicklungen seit dem Spätmittelalter. Also da könnte man sicher noch weiter fragen. Der Rückzug der Ehefrauen, ich weiß nicht, ich möchte es eigentlich auch nicht so als Rückzug verstanden wissen. Ja, also es gibt ja über Öffentlichkeit und Privat und wo ist die Rolle der Frauen da anzusiedeln, jetzt in den letzten Jahren wirklich eine sehr ausführliche Diskussion. Und dass Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit was anderes ist als im 19. Jahrhundert, ist inzwischen ja auch Konsens. Und dass Frauen tatsächlich und Ehefrauen da eine wichtige Rolle gespielt haben, denke ich, ist außer Frage. Aber trotzdem, es gibt eine stärkere, ist ja jetzt auch nicht nur meine Meinung, eine stärkere Rollendefinition. Also es bahnt sich schon an, dass die Frau einen eigenen, von der äußeren Arbeit, vom Handwerk oder so losgelösten Bereich hat, der für sie dann eher prägend wird. Also doch eher der Bezug auf Haus, auf Erziehung, auf religiöse Vermittlung. Also vielleicht beginnt da auch sowas wie Femininisierung der Religion mit diesem Rückzug, ja, also in Anführungszeichen. Ja. Seidelminke, bitte. Ich habe auch zwei Fragen. Das Mikrofon. Ho un orrore fisico davanti a questa geggia. Io penso mi sentono meglio se almeno. Proviamo quelli di qui. È vero. Also zwei Bedenken. Eine bezieht sich. Lehnen Sie ab, ich auch. Die eine bezieht sich auf ihre Thesis, dass diese innerweltliche Engagement kennzeichnend für die weibliche Gemeinschaften sei in der nachtridentinischen Zeit. Ist das nicht ein bisschen eine einseitige Darstellung? Die bezieht sich auf diese zwei Gemeinschaften, nicht? Die Ursulinen und die englische Fräulein, und so lässt unberücksichtigt die quantitativ so vorwiegend, also quantitativ entscheidend größere Frauengruppen, die eben in der Klausur leben müssten, ne? Und mussten, und wo der Kampf gegen die Klausur war nicht in der Sinn einer Engagement in der Welt, sondern die wollten einfach sich treffen. Sie kennen das, Sie kennen diese Studie, nicht? Die Familien haben sich eingesetzt, damit die Töchter nicht rebellieren gegen diese Zwangwahl des Klosters, nicht? Und die Mädchen waren so einigermaßen zu überzeugen, wenn sie zum Beispiel sich treffen konnten, Hunde halten konnten, so ihr Leben so ein bisschen, also so zur Art so Empfangs organisieren konnten für Freundinnen in der Welt und so mit Kuchen und solche Sachen, nicht? Und dann plötzlich war das, damit war es Schluss. Und da waren also die Mauer wurden alle, also das kennen sie besser als ich, nicht? Also es war nicht in dem Sinn ein Engagement in der Welt, dass dieser Widerstand stattfand. Erstens, das ist die erste Frage, das heißt, ich habe auch gestern diesen Eindruck gehabt, das heißt, man isoliert einige Zeugnisse und man betont sie und man lässt unberücksichtigt andere, die quantitativ vorwiegend sind. Also, die zweite ist, und das würde mich interessieren, diese trotz allem bestehende Richtung, des Engagements in der Welt. die hinter der Tätigkeit, hinter der Praxis, hinter dem Leben dieser Gruppen, dieser Frauengruppen zu lesen ist, hat sich irgendwie theoretisch festgelegt. Gibt es irgendeine, sagen wir, prinzipielle Erklärung in diese Richtung? Oder es gibt nur eine Praxis? Ja, also ob dieses innerweltliche Engagement eine Ausnahmeerscheinung ist. Gut, quantitativ mehr, größer ist sicher der Anteil von Frauen, die auch den traditionellen Orden angehört haben. Ja, da bin ich ja jetzt auch gar nicht drauf eingegangen, die Benediktinerinnen oder Zisterzienserinnen. Und, trotzdem, selbst wenn es eine quantitative Ausnahme ist, es ist sicher keine Minderheit. Also erstens mal die Ursulinen, das sind in Frankreich auf jeden Fall ganz, ganz prägend im 16., 17. Jahrhundert, vor allem im 17. Dann, es sind nicht nur diese beiden Gemeinschaften, Ursulinen und englische Fräulein, sondern ganz viele andere. Also ein paar sind ja auch schon genannt worden von Herrn Chatelier. Also man könnte auch diese Visitantinnen dazu zählen, die Vincentinerinnen, die Notre-Dame-Schwestern, also das sind so die Großen, die bis heute noch bestehen. Dann gibt es sehr, sehr viele semi-religiöse Vereinigungen. Dieses Semi-Religiosentum ist weiterhin auch prägend, trotz aller kirchenrechtlicher Probleme, die Frauen haben, vor allem im norddeutschen Raum, in den Niederlanden, aber auch sonst. Also es ist genauso, ja, diese jetzt als Ausnahme anzusehen, das ist das Gleiche, als wenn ich sagen würde, ja, welche Bedeutung haben denn die Jesuiten für die katholische Reform? Das war doch auch nur eine Ausnahme, die waren doch auch nur ein Orden. Ja, es geht mir ja auch darum, das Modernisierende sozusagen, in Anführungszeichen und mit allen Vorbehalten, hier aufzuzeigen. Und da spielt es dann eher, also nehme ich eher in den Blick, was sich denn da jetzt verändert. Dass es gegenläufige Tendenzen gibt, ein Beharren auf dem Alten, aus welchen Motiven auch immer, ist nochmal eine andere Frage. Und interessant erscheint mir, dass zum Beispiel auch ein kontemplativer Orden wie die Karmeliterinnen, die ja auch eher zu diesem Monastischen gehören, dass selbst die, trotz aller Betonung des Kontemplativen, letzten Endes so einen innerweltlichen Aktivismus da, also dieses Engagement bringen. Also ich denke, es ist wirklich ein Umdenken, das einsetzt in dieser Zeit und das seinen Grund darin hat, dass eben jetzt der Katholizismus nichts Selbstverständliches mehr ist, sondern der muss rübergebracht werden, der muss verteidigt werden, da muss ich mich mit auseinandersetzen, das ist eine Glaubens-, eine Bekenntnissache. Dann die Frage, ob die Richtung des Engagements in der Welt, also ob das eine theoretische Fundierung hat oder nur Praxis ist. Natürlich hat es eine theoretische Fundierung, zum Beispiel in den Ordensregeln. Ganz das radikalste und schönste Beispiel ist immer die Mary Ward mit den englischen Fräulein, die dann eine Ordensregel verfasst hat, die haargenau wörtlich nur immer statt männlicher Endungen im Lateinischen die weiblichen, die Satzungen der Jesuiten übernommen hat. Das hat sie natürlich nicht genehmigt bekommen von oben, aber das wäre das gewesen, was sie gewollt hätte. Und das ist ja eine theoretische Fundierung. Ja. Eine Ausnahme ist, in Klammern immer noch, das Priestertum wurde von den Frauen nicht angestrebt. Also da war schon klar, das ist eine Grenze, damit haben wir nichts zu tun. Aber das ist der einzige Aspekt, der da außen vor bleibt. Und die anderen Gemeinschaften haben auch Ordensregeln oder man kann natürlich auch andere Schriften, soweit sie erhalten sind, oder Korrespondenzen und so. Da wird das schon sehr deutlich. Herr Boschel, bitte. Obwohl ich mich natürlich sehr über den innerweltlichen Aktivismus gefreut habe, möchte ich eine Frage in eine ganz andere Richtung stellen, und zwar auf den Ausgang des Referats zurückkommen. Da war von weiblichem Widerstand die Rede, und es scheint mir so, dass das ja nicht eine Ausnahmeerscheinung waren, dass sich weibliche Klostergemeinschaften der reformatorischen Auseinandersetzung sehr viel aktiver entgegengesetzt haben. Also ich denke da so an den nordwestdeutschen Raum und ich glaube, Ernst der Bekenner hat da ganz einschlägige Erfahrungen gemacht. Ich habe das, wenn ich früher auf solche Fälle gestoßen bin, eigentlich immer eher sozialgeschichtlich interpretiert. Meine Frage wäre, könnte man hier auch so etwas wie eine spezifisch weibliche Religiosität sehen, die hier mit zu berücksichtigen ist in dieser Widerständigkeit? Dann die Denkfigur, die mentale Figur des Gewissens. Das würde ich gerne noch etwas genauer wissen. Welche Funktion hat das, die Berufung auf das Gewissen in dieser Auseinandersetzung? Und dann, woher kommt das? Ist das jetzt nur eine gewissermaßen diskursive Reaktion auf die Reformation? Hat man kapiert, dass das nicht schlecht ist, diese mentale Figur zu übernehmen? Oder muss man die Verortung ganz woanders suchen? Hat das möglicherweise mit Minderheitenproblematik zu tun, mit einer auch Widerstandstradition im religiösen Bereich? Diese beiden Fragen hätte ich. Ja, also der weibliche Widerstand gegen die Reformation, ob das mit einer, das hat soziale Gründe im Einzelfall oder vielleicht sogar in sehr vielen Fällen, ob es mit einer weiblichen Religiosität zu tun hat. Ich tue mich schwer mit dem Begriff weibliche Religiosität und überhaupt jetzt da so etwas zu definieren. Da möchte ich mich eigentlich nicht drauf einlassen. Ich denke, meine Arbeitshypothese ist eigentlich immer eher zu sagen, Frauen und Männer haben ungefähr die gleichen Erwartungen, Vorstellungen, Vorlieben, Interessen. So. Und dann sehen wir mal weiter, wo gibt es da Unterschiede. Es ist aber sicher so, dass dieser weibliche Widerstand, und das erscheint mir dann wichtiger, nicht nur aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen gegen die Reformation geht, sondern auch aus theologischen. Also jemand wie die Caritas Pirkheimer, die ich da zitiert habe, die ist theologisch auch gebildet und die setzt sich theologisch mit dem Thema Reformation auseinander und will sich aus theologischen Gründen nicht darauf einlassen oder kann das zumindest theologisch rechtfertigen, dass sie sich nicht darauf einlassen will. Das andere ist, dass wohl wirklich die Frauen im Klosterleben oder viele Frauen da einen gewissen Freiraum sahen und sich da auch wohlgefühlt haben. Nicht alle, denn es sind ja auch viele Frauen aus dem Kloster rausgelaufen und haben sich den Reformatoren angeschlossen. Also es gibt sowohl das eine als auch das andere. Ja. Die Frage nach dem Gewissen, das ist zum einen, ja, ich würde noch nicht mal sagen, ob das jetzt diskursiv Auseinandersetzung mit der Reformation ist, sondern eher ein frühneuzeitliches Phänomen und im katholischen Bereich fällt einem dann natürlich sofort auch die Jesuiten und die Exerzitien zum Beispiel des Ignatius fallen einem da ein. Also da gibt es so Grundlagen. Jetzt bei Caritas Pirkheimer natürlich noch nicht die Jesuiten, ne, klar. Da ist es dann eher dieses frühneuzeitliche, diese moderne Theologie, auch aus der Devotio Moderna oder so, also so der Schritt zur individualisierten, sag ich mal, Frömmigkeit. Ja, mit Minderheitenproblematik, ich weiß es nicht, also das scheint mir jetzt so ein bisschen, da müsste ich drüber nachdenken, nehme ich mal als Anregung auf, das kann ich jetzt nicht so recht einordnen. Ja, ich werde auf Italienisch sprechen, aber ich bitte Herr Reinert, meine Frage zu übersetzen. Ja, das ist so. Il problema che mi pongo è questo, cioè sono perfettamente d'accordo con la relazione sulla diagnosi della chiusura clericale ecclesiastica sul mondo femminile. Ecco. Io mi domando questo, se la storiografia in questi anni però non ha sottovalutato il ruolo della donna nella creazione di un rapporto diretto con Dio extrasacramentale. Cioè, se una rivalutazione della della mistica e della spiritualità femminile tra 5 e 600 non vada fatta anche all'interno del mondo cattolico come un contrappeso alla prevalenza di una confessionalità sacramentale e in qualche modo oppressiva. Uomo con Dio, insomma. Da si sta in problema. Il Nick Seeger. Also, ob, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ob die, das Verhältnis, ja, also ob nicht auch trotz Klausur die Frauen ein unmittelbares Verhältnis zur Religion oder zu Gott so, ja, finden können und dass das, nicht, dass das unterschätzt wird in der Forschung, meinen Sie, ne? Also, ich weiß es nicht. Die Mystik und dieses, diese individuelle Gotteserfahrung hat auch in der frühen Neuzeit eine andere Qualität, denke ich. Es gibt natürlich auch diese mystischen Erfahrungen, auch in, diesen, in den neuen Formen, zum Beispiel in Frankreich ist das ja sehr stark, diese verinnerlichte Spiritualität. Trotzdem, ja, ich weiß es nicht. Ich denke, dass das Verhältnis zur Welt, also zumindest in dem Sinne, dass man sich mit dem Glauben auseinandersetzt. Also es kann nicht nur ein sich beziehen auf sich selbst sein. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und lässt sich, soweit ich das sehe, auch nicht verifizieren. Come? Ja, oder die Mystik muss, wenn sie als modern verstanden wird, anders verstanden. Insomma, pensiamo a Pascal, voglio dire, insomma, adesso io vorrei si parlasse di Pascal, il mondo femminile, per esempio, non mi pare proprio che sia una cosa totalmente assurda, insomma, ecco. Non lo so. Jetzt habe ich mich selber auf die Liste gesetzt und möchte auch mal was sagen. Ich hätte eine Frage, auf die mich Frau Seidel-Menke gebracht hat, Verzeihung. Und zwar in dem Ensemble der Frauenrollen haben Sie natürlich legitimerweise die Modernitätsverdächtigen behandelt. Aber ich frage mich, ob es nicht einen überkonfessionellen sozialen Bedarf für die traditionelle Frauenrolle des mehr oder weniger klausurierten Klosters gibt. Denn wir haben ja in Deutschland dieses merkwürdige Phänomen des, wie es dann später heißt, evangelischen Fräuleinstifts. Das heißt, Martin Luther würde im Grab rotieren bei seiner Vorstellung vom Mönchtum und vom Nonnentum, wenn er sieht, was es da nachher gegeben hat. Und bis hin zu Klöstern, wo katholische, kalvinistische und lutherische Nonnen in trautem Verein zusammenlebten und abwechselnd die Äbtissin gestellt haben. Die Frage, die ich hätte, ist eigentlich, ob so etwas ein spezifisches Produkt der deutschen Adelskirche ist, was man immer behauptet, und das weiß ich schlicht nicht, ob sowas auch anderswo in Europa gibt. Also ob es so ein, Frau Seidel-Menke hat mich draufgebracht, ob es so eine Art gemeineuropäischen sozialen Bedarf für klausurierte Frauenexistenz vielleicht doch gibt. Möglicherweise können Sie das nicht beantworten, aber es scheint mir eine Frage zu sein, die man doch mal stellen müsste. Ich weiß das schlicht nicht. Weil normalerweise heißt es immer, das ist ein Phänomen der deutschen Adelskirche und damit Ende, nicht? So absurdes Mittelalter, nicht? Und so, aber vielleicht steckt doch mehr dahinter als bloß das deutsche Mittelalter. Und dann wollte ich eigentlich, das sind keine Fragen, ich wollte eigentlich da mehr darauf hinweisen, sozusagen ein politisch-soziologisches Nebenprodukt Ihres Referats, im Sinne der Grundüberlegungen von Paolo Prodi und von mir. Sie haben am Anfang darauf hingewiesen, dass vieles von dem, was Sie ausführen, was die kirchliche Seite angeht, also die institutionelle Reaktion, hinausläuft auf eine Verkirchlichung von Bereichen, die bisher eher weltlicher Natur gewesen seien, also etwa die Ehe und so weiter. Sie haben sogar das Wort Institutionalisierung gebraucht. Ich habe also sehr stark den Eindruck, dass da etwas auftritt, was wir mehrfach beobachten konnten, nämlich eine institutionelle Verkirchlichung, die parallel zu einer Ausweitung der Staatstätigkeit und der Staatsgewalt verläuft. Das schien mir doch bemerkenswert zu sein, und natürlich brauchen Sie dazu nicht Stellung nehmen, oder wenn, dann hoffe ich positiv nicht. Und dann noch ein weiterer Punkt in der Richtung. Sie haben so ganz flott gesagt, was auch der Communis Opinio entspricht, dass die Zentralisierung eines Ordens im Stile der Jesuiten, wie es auch von den englischen Fräulein und so weiter angestrebt wurde, modern sei. Und dann vor kurzem haben wir gehört, dass die Stärkung der bischöflichen Autorität, und wenn es auch nur mit einem faulen kanonistischen Trick war, ja auch modern sei. Nicht? Also wir hätten hier zwei konkurrierende Modernitäten, ein äußerst interessantes Phänomen, über das man weiter nachdenken sollte. Nicht? Ich meine, ich kann mir da schon einen Vers drauf machen, ich habe da so meine Denkmodelle, aber ich dachte, ich weise doch immerhin mal drauf hin. Also diese beiden Punkte, das waren eigentlich nur Hinweise, aber zu dem ersten wäre ich schon dankbar, wenn man da vielleicht eine Bemerkung machen könnte, wie das aussieht mit dem Bedarf an nach einer konventionellen Frauenrolle. Ja, nein, ich würde nicht sagen, dass es einen Bedarf nach einer klausurierten Frauenexistenz gibt. Ich denke, das kann man nicht nachweisen. Es gibt aber wohl einen Bedarf, aus welchen Gründen auch immer, für Frauen, für eine Lebensform von Frauen außerhalb von Ehe und trotzdem sozial anerkannt. Ja? Also als ledige Frau losgelöst von allem fehlt mir eben der ein gewisser Kontext in der frühen Neuzeit. Die haben es eher schwer, ne? Die wissen nicht so recht, wo sie hingehören. Es entstehen, wenn dann noch dazu kommt, so ein religiöser Hintergrund, entstehen eben diese Frauengemeinschaften. Und von daher verwundert das eigentlich nicht, dass das auch im protestantischen Raum gibt, wenn man da genau drüber nachdenkt. Aber es ist keine klausurierte Frauenexistenz. Also man kann es wirklich auch zeigen, dass auch in den Klöstern mit Klausur, auch in Frankreich, die Klausur faktisch doch unterlaufen wird. Also sie wird jedenfalls nicht so streng gehandhabt, wie das im Tridentinum verlangt wird oder wie es zumindest von den Kanonisten dann auch interpretiert wird, die das Tridentinum entsprechend auslegen. Und ich denke, daraus kann man dann halt auch indirekt sehen, dass wirklich das anachronistisch ist. Zeitgemäß kann es weiterhin sein, in Gemeinschaften zu leben, in religiösen Gemeinschaften, aber unter anderen Bedingungen. Wobei man natürlich mal fragen muss, ob es überhaupt jemals streng klausurierte Gemeinschaften gab, von Ausnahmen abgesehen. Das war ja eben nicht so. Dieses Klausurproblem zieht sich ja durch, und der weit größte Anteil, auch gerade der Frauengemeinschaften, war interessiert an einem, schon an Kontakten nach außen. Also das setzte sich ja einfach durch. Sie haben die Beispiele ja genannt. Das würde ich auch nicht so abwertend sehen, sondern so war eben das Leben da, ne? Die haben halt das da draus gemacht. Ja. Herr Brückner, bitte. Also Frau Konrad, Sie haben zwar mit Recht gesagt, über die Ehe sprechen wir erst nachher, und deswegen haben Sie sich auf die Nonnen konzentriert, aber Sie haben doch sehr richtig damit begonnen, was ich eine ganz einschlägige Gegenüberstellung finde. Der Therese von Avila wird gesagt, die spielt den Professor, das läuft nicht. Und umgekehrt sagt der Nasus, die Ehefrau, die Hausfrau, die Mutter, das ist die Dottoressa, die muss den Glauben vermitteln. Und man müsste doch jetzt eigentlich, ich kann Ihnen nichts dazu nennen, denn darüber gibt es wohl noch keine Studien, die katholischen Standespredigten durchverfolgen. Denn von dem Nasus an gibt es ja eine Fülle von Predigten. Die Protestanten haben ja nicht allein, ich habe schon auf die Stundenzahl der Predigten, sondern allein die Bibliotheken, die es gibt und die jetzt erst von den Germanisten aufgearbeitet werden. Und da steht das ja alles drin, was wir wahrscheinlich nur nachzulesen brauchen. Ja. Und es kommt dazu etwas, was die Pädagogen wieder getrennt von uns anderen behandeln, die Alphabetisierung der Frauen. Wir wissen ja spätestens im 18. Jahrhundert gibt es selbst auf dem Lande dann Mädchenklassen und die nennen sich deutsche Schule. Die lernen das Deutsche, die Buben, die gehen ja auch nur in die Schule, weil die eigentlich Priester werden sollen. Und da müssen sie früh Latein lernen, damit sie als Sängerknaben und als Ministranten das können. Das ist das eigentliche Ziel. Bei den Frauen ist ja aber gewisslich doch das Ziel auch nicht das Rechnen und Schreiben, sondern dass die den Katechismus endlich lesen und verbreiten können. Und da scheint mir der Nasus nicht ein frühes Vorbild zu sein, sondern ein ganz einschlägiger Mann. Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist der Nasus ja nicht einfach ein Kapuziner, sondern der ist Weihbischof von Brixen. Das ist jemand hier aus der Nähe, nicht wahr? Und er ist nicht bloß ein wilder Kontroversist, der sich herumschlägt, sondern, so wie ich den kenne von der Auseinandersetzung mit dem protestantischen Pfarrer Hieronymus Rauscher, der die vielen Zenturien, also 100 papistische Lügen, hat er jedes Jahr neu verfasst und der Nasus hat wieder eine draufgegeben. Da ist der Nasus eigentlich der Gezieltere, der von den Protestanten nicht nur lernt, sondern die mit ihren eigenen Mitteln sozusagen bekämpft. Während der Rauscher einfach nur Geschichtchen erzählt und eigentlich Literatur verkauft auf die Weise, weil das sind die Alten, die man immer noch hören will, aber jetzt kann man sie ohne sozusagen geistlichen Anspruch nachlesen. Und das ist also, wie ich überspitzt sagen müsste, auch wieder Sex and Crime, das ist Unterhaltungsliteratur. Aber der Nasus zum Beispiel, von dem kenne ich ein Flugblatt mit dem Katechismus. Darauf ist wieder die von mir dauernd zitierte Hand, wo man die Hauptartikel des Katechismus ablesen kann. Und es ist oft aufgelegt worden. Und das ist so etwas, was dann in die Hand doch wohl der Mutter gehört, die das auch zu Hause den Kindern vermitteln kann. Und das ist sicherlich kein Einzelfall, sondern das ist der Anfang dieser ganzen Geschichte, die wir noch gar nicht richtig kennen. Ja. Ja, das ist ganz sicher so. Und ich verweise auf eine Untersuchung, die es inzwischen schon dazu gibt und die auch unter anderem den Nasius da behandelt, von Hör auf Erfle, die über gerade diese, also ich glaube, die Arbeit heißt Wesen und Wandel der Frau im Zusammenhang oder im Spiegel der katechetischen Literatur oder der pädagogischen Literatur in der frühen Neuzeit, also die auch diese Beispiele da bringt. Aber ganz sicher ist, dass Predigten und diese Literatur da eine gute Quelle ist, die noch längst nicht ausgewertet ist. Alphabetisierung, die hier beginnt, Mädchenbildung, die ersten Anfänge liegen tatsächlich, also habe ich ja kurz angedeutet, Elementarschulwesen, liegen hier in dieser religiösen Vermittlung begründet in der Rolle der Frau als, oder der Mutter vor allem, als Vermittlerin dieser ersten Glaubensdinge. Deswegen sollen die Frauen lesen lernen und die deutschen Schulen, ja, das, es gab ja schon in den Städten im Spätmittelalter Schulen, Elementarschulen, die auch von Frauen besucht werden konnten und in denen dann auch gewisse Fachkenntnisse, also Lesen und Schreiben vermittelt wurde. Und diese Funktionen der Stadtschulen im Spätmittelalter werden dann von diesen religiösen Schulen später übernommen, auch um noch zusätzlich was zu bieten sozusagen. Aber Hauptfunktion war natürlich, die Voraussetzungen zu schaffen, dass man eben die religiösen Dinge begreifen konnte, lesen konnte. Dazu verweise ich dann auf meine Publikationen. Das Neueste, es kommt ein zweibändiges, nicht die zwei Bände von mir, aber ein zweibändiges Handbuch zur Geschichte der Mädchenbildung heraus oder ist vielleicht jetzt schon hier im September rausgekommen, lege ich jedem ans Herz, sehr umfangreich und da sind auch zwei Beiträge von mir drin zu diesem Thema. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Herzig, bitte. No, jetzt Uhr. Frau Konrad, habe ich Ihre Ausführung richtig verstanden, wenn ich den Eindruck gewonnen habe, dass der Prozess der Institutionalisierung, der ja mit Trient in der Kirche sich voll durchsetzt, eben eigentlich gegen die Frauen läuft? Dass in der frühen Neuzeit Frauengestalten, wie sie eben im Mittelalter um Chiara Schiffi oder Katharina von Siena oder letztlich auch die Jungfrau von Orléans möglich waren, eigentlich in der frühen Neuzeit von diesem Block Institution erdrückt werden, dass sie gar nicht mehr diesen Raum der Entfaltung gewinnen können, wie wir es also im Mittelalter bei noch viel freieren Formen gehabt haben. Und das wäre dann natürlich auch die Problematik, inwieweit dann hier Modernisierung, die eben durch Rationalisierung in den Institutionen kommt, eigentlich sich letztlich für die Frauen nicht ausgezahlt hat. Sie haben mich halb richtig verstanden. Tatsächlich, was ich sagen wollte, die Institutionalisierung, ja, auf institutioneller Ebene, vielleicht auf rechtlicher Ebene, läuft das gegen die Frauen. Aber die Welt besteht nicht nur aus diesen rechtlichen Strukturen, sagen wir mal so, sondern was mir auch in anderen Zusammenhängen immer wichtig ist zu betonen, die Frauen waren dem nicht hilflos ausgeliefert. Die haben für sich neue Rollen gefunden. Das hat sich halt später erst dann auch rechtlich verwirklichen lassen, zum Beispiel. Ja, diese Institutionalisierung, die Beschneidung der Freiräume stimmt für die frühe Zeit, aber trotzdem entstehen ja diese neuen Orden zum Beispiel, und die werden nachher völlig anachronistisch, dann spätestens im 19. Jahrhundert werden die ja offiziell kirchenrechtlich als Kongregationen, als Säkularinstitute und so bestätigt, und da werden sie zur Selbstverständlichkeit und da erleben nochmal einen neuen Aufschwung. Ja. Man darf da keine unmittelbare Verbindungslinie sehen, aber es zeigt, dass diese Ansätze, die vorher da sind und die auch von den Frauen gelebt werden, aufgegriffen werden, weiterwirken. Also die rechtliche Situation ist in gewisser Weise anachronistisch. Die Frauen können trotzdem was dagegen halten. Von daher möchte ich das nicht so negativ sehen. Vielleicht liegt das auch an meinem unverwüstlichen Optimismus, den ich immer noch habe. C'è tre interventi di più e poi la pausa. Signor. Maria Nicolodi, ich hätte gern Deutsch sprechen, aber ich glaube, es ist viel sicherer. Ich spreche Italienisch. Das ist Italienisch. Congratulazioni, se gradisce, offro il contributo di una testimonianza personale circa la fecondità del Concilio di Trento. C'è Faccio una premessa. La filosofia immanentista ha sempre accusato la rivelazione, e in modo particolare il Concilio di Trento, di eteronomia. Però è una eteronomia a quanto pare miracolosa, perché mette la persona nella condizione di scoprire gli aspetti profondi del proprio essere, al punto tale che se la persona vive questi aspetti profondi del proprio essere, può dare dei capolavori, come è successo con Dante e con Manzoni. Ora, nella mia esperienza personale, mia madre e la madre di mia madre hanno costruita tutta quanta la loro vita da vere protagoniste sulla base delle verità del catechismo tridentino, memorizzate. Io ho dato l'ultimo saluto a mia madre in quest'aula, precisamente là, vero? E poco dopo una professoressa, successivamente, ha posto nelle mani di mia madre una rosa. Bisogna tenere presente che negli anni 30, a Trento, un artista, il Bonazza, illustrava il Concilio di Trento in un modo chiaro, limpido, e precisamente dietro al Palazzo delle Poste, nel portico, in via Santissima Trinità. Lo stesso Bonazza dava un quadro di Dante che recava una rosa, la rosa mistica. Quindi la professoressa includeva mia madre nella rosa mistica. Quindi vuol dire che il risultato è la moltiplicazione della rosa mistica grazie alle donne, al punto tale che penso che le donne potrebbero chiedere che questa sala si intitoli in questo modo, rosa mistica. vielen Dank. Herr Professor Ganzer, BVU. Ich bitte eine etwas grundsätzliche, methodische, kritische Anmerkung machen zu dürfen. Als einer, der sich Jahrzehnte mit dem inneren Ablauf des Konzils und mit den Diskussionen befasst, muss ich sagen, das Konzil von Trient wird hier zum Teil strapaziert in Dingen, das betrifft jetzt nicht nur Sie, sondern in vielen Diskussionen, die überhaupt nichts mit dem Konzil zu tun haben. Es werden hier Fragestellungen unterschoben, dem Konzil, die dort nie lebendig waren. Beim Konzil muss man immer fragen, was wollten Sie, was intendierten Sie? In den Glaubensdekreten die Abgrenzung gegen die Protestanten, in keiner Weise eine generelle Darlegung. In den Reformen, eine Reform weitgehend auf der Basis des Alten. Wenn ich nehme gerade das Ordensdekret, ist in ein paar Tagen zusammengeschustert worden, weil man das Konzil beenden wollte, von einer inneren großen Vision von Stellung der Frauen und so weiter. Keine Rede, das musste durchgezogen werden. Der Papst hat gemeint, er stirbt und das Konzil musste in ein paar Tagen abgeschlossen werden. Es war ähnlich mit dem Bilderdekret. Da werden dann Dinge hineingelegt oder Fragestellungen ans Konzil, die nie lebendig waren. Es wird sozusagen ein Über-Ich des Konzils aufgebaut, denn unsere Tagung heißt das Konzil von Trent und die Moderne. Ein grundsätzlicher methodischer Gesichtspunkt ist auch der, das Konzil von Trient ist in einer Gesamtatmosphäre, in der es gesehen werden muss, und prägender war vor allem in der Durchführung nicht so sehr das Konzil als solches, das war ein Bündel Papier, sondern prägend war die Mentalität der Zeit des Humanismus, aus der drin ist, als der Umschwung, die Mentalität der Orden, der Kapuziner, der Jesuiten vor allem. Die Jesuiten wurden immer wieder angesprochen als Moment der Modernisierung. Die waren auf dem Konzil die Retardierenden. Der Leinitz, wenn wir zum Beispiel beim Ehedekret wir da nicht vorgreifen, das Ehedekret, was wollte das? Jurisdiktionelle Fragen lösen, nicht über Stellung von Mann und Frau und Liebe in der Ehe, sondern jurisdiktionelle Fragen, dass die Greifbarkeit des Eheschlusses, und da kam dann eben rein die Frage der Konsenstheorie oder der Konsumationstheorie, um solche Dinge ging es. Und der Leinitz, der berühmte, von den Jesuiten, der berühmte Moderne, der hat die große Rede dagegen gehalten, gegen das für die Gültigkeit der clandestinen Ehen. Der Canisius und die Leute, die haben hintenrum, nicht in der kaiserlichen Kommission, haben die hintenrum die Päpstlichen informiert und verraten, nicht wahr? Gut, wenn das als modern angesehen wird, oder als Zeichen der Moderne, ich rede es nur sarkastisch. Es ist genauso, ich will das nur sagen, man darf nicht das Konzil als solches für Dinge heranziehen, die in der Gemengelage der Zeit, das ist genau wie beim Zweiten Vatikanum, wir erleben das jetzt, da heißt das Zweite Vatikanum ist an allem schuld, für die einen so, für die anderen so. Dass aber das Zweite Vatikanum abgeschlossen worden ist in einer Zeit des Umbruchs 68, nicht? Und die ganze Modernisierung in der Kirche dann, sogenannte Demokratisierung, das heißt, das ist die Schuld des Zweiten Vatikanums. Ja, nein, das ist die 68er Generation und diese Dinge, die werden dann kirchlich aufgenommen. Ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich sagen will. Es ist die Zeit, die Mentalität, die Atmosphäre der Zeit, die prägt, nicht ein Konzil. Man hat dann bei der Durchführung des Tridentinums drauf zurückgegriffen, aber nicht, dass die Leute, die Bischöfe, die Jesuiten, die Orden und so weiter, Tag und Nacht nur das Konzil von Trent vor Augen gehabt hätten bei ihrer, sondern es war die allgemeine, der Impetus der Reform, den man dann durchgeführt hat, so oder so. Und drum kommt man eben auch immer wieder mit diesen Modernisierungsschemata, so viel dran ist, in Konflikt. Also ich wollte nur sagen, man muss äußerst differenzieren und darf dem Konzil nicht Fragestellungen unterstellen, die es nicht im Traum dran gedacht hat, zu beantworten. Ja, also Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Ganzer. Und ich habe auch, denke ich, eingangs gesagt, dass es nicht unbedingt vielleicht Trient war, sondern vielleicht eher das, was Herr Reinhardt als Mythos Trient bezeichnet hat, dass das so das Ausschlaggebende ist. Wir sitzen jetzt hier zum Thema Trient und die Moderne und ich habe mich deswegen auch bemüht, möglichst auf Trient zu rekurrieren, damit es wenigstens ein bisschen Anhalt hat. Das Ganze ist natürlich viel einfacher, wenn man es in den Kontext katholische Konfessionalisierung oder katholische Reform stellt. Aber ganz konkret nochmal, dass es auch nicht ganz so einfach ist oder so, also ein kleiner Widerspruch, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Klausur. Sie haben recht, offensichtlich ist auch dieses Klausurdekret eher sowas gewesen, was so relativ schnell da abgehandelt wurde, ne? Aber die Folgezeit zeigt eben, dass es äußerst kompliziert war, dies durchzusetzen und dass das in der Praxis Konflikte gegeben hat. Also es gibt da eine sehr schöne Untersuchung dazu, in der das im Detail aufgelistet wird, welche Anfragen da kamen, von wem die kamen und warum und wieso. Also es ist auch nicht so, dass dieses Tridentinum jetzt da keine Rolle gespielt hätte. Und eine Antwort darauf ist ja dann diese Verschärfung der Klausurbestimmungen und Präzisierung, die dann mit der Bulle oder Konstitution circa pastoralis da von Pius dem V. dann 2 Jahre später kommt. Ja? Also das hängt schon mit Trient auch zusammen. Ja? Okay. Da, ich hoffe, das geschätzte Auditorium hat nichts dagegen, wenn ich an dieser Stelle noch meinen Senf dazugebe, da es ja die Grundsatzfrage des Kolloquiums berührt, die von Herrn Ganser nochmal aufgeworfen wurde. Ich denke, man kann das Problem in dreifach verschiedener Weise angehen. Man kann das Konzil von Trient als historisches Phänomen studieren und die inkriminierte Modernisierungsfrage beiseite lassen. Ende. Das ist das übliche Verfahren. Nachdem wir aber das Thema gestellt gekriegt haben, das Konzil von Trient und die Moderne, gäbe es die zweite Möglichkeit, dass man das Konzil von Trient als konservativen historischen Block behandelt und die Reaktion der Moderne oder der sogenannten Moderne darauf untersucht. Also etwa in dem Sinn, wie es wohl Frau Schornschütte morgen tun wird, nicht? Und der methodische Kniff, den meine Wenigkeit einzubringen versuchte, war eben der, dass es noch eine dritte Ebene gibt, nämlich die, dass in Trient, nach Trient, durch Trient, ob das nun die Mentalität des Hintergrunds ist, von der Herr Ganser sprach oder was auch immer, Moderne präsent ist und Moderne bewirkt wird. Und ich kann da nur noch mal das berühmte Argument der nicht intendierten Nebenwirkungen ins Gespräch bringen. Also das vielleicht nur um eine kleine, nicht mal Gegenposition, Komplementärposition zu den Ausführungen von Herrn Ganser aufzubauen. Nicht? Und damit käme jetzt adesso il professor Cassese, l'ultimo intervento. Volevo solo concordare e dare un'aggiunta forse alla tesi che già presentava il professor Prodi. Ricordo la Madame Guyon che estremamente, voglio dire, ha influito Fenelon, ma in ambito pietistico, per esempio, in ambito tedesco, che arriva fino a Zinzendorf nel Settecento. Ecco, la cosa che chiedo alla dottoressa è: quale concezione della donna permane in ambito cattolico e quale permane oppure cambia in ambito protestante a partire dal Cinquecento? Se c'è una cosa di questo genere, una donna nella mentalità cattolica permane come mentalità lunga durata, insomma, donna tentatrice, la donna strega, eccetera, la donna tabù, insomma, nel sottofondo, se almeno come mentalità diffusa. In ambito protestante è possibile cogliere quale idea, quale sensazione, quale concezione si ha della donna? Ecco, mi sembra una cosa interessante. Mi viene un'idea in sostanza. Cioè, se l'elemento di differenza che c'è stata tra protestanti e cattolici a livello di concezione non sia stato il sacerdozio universale dei fedeli, che fa in sostanza tutti un'unica cosa, un'unica realtà, e che poi oggi porta a questa pastoralità ufficiale della donna in ambito protestante, in ambito cattolico no. Perché un'altra cosa che mi stuzzica è la Confutatio Pontificia del 1530. In una risposta all'articolo 14, mi pare, la risposta pontificia di Ecco Cocleus alla Confessio Augustana dice: il sacerdote è un uomo con vesti femminili. Allora c'è un tertium datum. Questo mi ha colpito moltissimo. Quindi l'ordine sacro rende questo uomo una realtà diversa, sia dall'uomo che dalla donna. Also, also zum Frauenbild oder Konzeption von Frau, Unterschiede im Protestantismus und Katholizismus. Da könnte man stundenlang Referate halten über das Frauenbild bei dem und bei der und bei diesem und bei jenem. Es sind viele Klischees auch. Ja, ich kann sagen, im Katholizismus die Frau, wie Sie sagen, als Bedrohung empfunden, als die Hexe, Hexenverfolgung. Klischee, die Frau im Katholizismus als Hexe einerseits oder Hure andererseits. Das Klischee auf der protestantischen Seite, Kinderküche, Kirche, eigentlich erst im 19. Jahrhundert, aber hat ja auch schon so, könnte man dann zurückprojizieren, seine Ansätze in der frühen Neuzeit. Also ich denke, man muss vorsichtig sein mit solchen Klischees. Es gibt unterschiedliche theologische Auffassungen. Wenn ich streng theologisch bin und denke, ich kann man immer auch in der katholischen Theologie ein positives Frauenbild feststellen. Ich möchte mich da eigentlich jetzt gar nicht näher darauf einlassen. Vielleicht macht Frau Zarre das nachher, die ja auch eigentlich noch stärker sich mit der Frauenrolle befassen wird. Sicher spielt eine große Rolle das Priesterverständnis. Im Katholizismus gibt es eben diese herausgehobene Kaste von Männern, von Priestern, die etwas Besonderes sind und an die Frauen nie heranreichen können. Und das ist tatsächlich was anderes als im Protestantismus. Dieses allgemeine Priestertum der Frauen eröffnet tatsächlich im Protestantismus größere oder in der reformatorischen Theologie größere Möglichkeiten für Frauen. Und das ist vielleicht auch ja, ein Negativum für den Katholizismus, wenn man das jetzt so werten will. Ich habe es versucht ein bisschen anzudeuten, vor Trient gibt es da für Laien auch eine stärkere Entfaltungsmöglichkeiten. Also gerade in Italien gibt es ja die viele Mystikerinnen oder Frauen, wie zum Beispiel auch die Angela Merici, die Gründerin der Ursulinen, die durchaus so eine geistliche Anerkennung finden und die auch von ja, fast in die Rolle von männlichen Geistlichen kommen. Das versucht man halt nach Trient, egal jetzt ob in Gefolge von Trient oder der Klerikalisierung oder was auch immer, zu beschneiden. Also da würde ich dann wohl am ehesten so einen Unterschied zwischen den Konfessionen sehen. Siamo d'accordo e poi la pausa fino a un quarto dopo le undici.